Ein deutsches Märchen. Goldkäppchen. Es war einmal ein kleines Mädchen namens Bridget in einer kleinen Stadt in der Nähe des Rosenbergwaldes. Jeder nannte sie nur Goldkäppchen, weil sie einen wunderschönen goldenen Umhang trug. Sie war eine sehr süße und freundliche kleine Person. Eines Tages backte Goldkäppchens Mutter einen wunderschönen Erdbeerkuchen. Der Kuchen sieht lecker aus, Mama. Können wir den zu Großmutter bringen? Oh, das ist eine schöne Idee, Süße. Lass uns ihn teilen und du kannst ihn ihr zu ihr bringen. Ja, Mama. Ja, toll. So teilte sie den köstlichen Kuchen und tat die eine Hälfte liebevoll verpackt in einen schönen rosanen Korb. Hier ist der Bridget. Und pass auf, ich habe auch ein Marmeladenbrot für dich zum Essen eingepackt. Und komm zurück, bevor die Sonne untergeht. Die Wölfe kommen dann raus. Okay, Mama. Goldkäppchen winkte ihrer Mutter zum Abschied und ging. Zur selben Zeit lebte tief im Rosbergwald eine Wolfsfamilie. Sie fanden ihr Auskommen, indem sie Kinder erschreckten und denen ihr Essen stahlen. Allerdings gelang es Ergo, dem jüngsten Wolf der Familie, niemals auf diese Weise Futter zu besorgen, da er sehr nett und freundlich war. Er wurde immer von seinen Brüdern gehänselt. Hey, Ergo, kommst du schon wieder ohne Abendessen nach Hause? Ich werde bestimmt leckeres Futter zum Abend bekommen. Heute Abend werde ich einen köstlichen Kuchen besorgen. Kuchen? Du kannst nicht mal eine halbe Scheibe Brot besorgen. Ich hoffe, du bekommst deinen Kuchen in deinen Träumen. Wart's nur ab. Ich kann böse sein. Ich kann ein wirklich schrecklicher Wolf sein, okay? Bridget ging glücklich durch den Wald. Sie sah den fliegenden Vögeln nach, spielte mit den Eichhörnchen und sammelte auf ihrem Weg wunderschöne Blumen. Sie begann zu summen, als sie so ging, was Ergo hörte, als er einen Spaziergang machte, um Beute zu finden. Oh, jemand kommt mir entgegen. Ich will mich ganz schnell verstecken. Und dann gibt's leckeres Essen. Ergo versteckte sich schnell hinter einem Baum und wartete darauf, dass Goldkäppchen vorbeikam. Ich werde sie ins Mark erschrecken. Ergo atmete langsam ein und bereitete sich vor. Als sie näher kam, sprang er aus dem Gebüsch. Goldkäppchen erschrak. Oh, hi, kleines Hündchen. Hast du dich verlaufen? Ergo war verwirrt, denn Goldkäppchen hatte überhaupt keine Angst. Ich bin böse. Wuff, wuff. Oh, du musst hungrig sein. Ich habe Futter für dich. Bridget holte das Marmeladenbrot heraus, das ihre Mutter gepackt hatte, und brach ein Stück davon ab. Hier, Kleiner. Ah. Aber du musst zuerst Sitz machen. Mach Sitz. Was? Warum? Nein, setz dich. Sonst werde ich es dir nicht geben. Okay. Gibst du mir Pfötchen? Na los. Fein. Bravo, Junge. Hier hast du es. Ergo hatte das leckere Marmeladenbrot bekommen und nun fing Goldkäppchen auch noch an, ihn zu streicheln, was er absolut liebte. Er kuschelte mit Bridget und fing an, sie abzulecken. Hör jetzt auf! Lass uns gehen! Bridget und Ergo liefen weiter durch den Wald. Sie sammelten ein paar Beeren auf und auch Ergo bekam welche. Sie waren bereits sehr gute Freunde geworden. Ergo war neugierig auf den Korb. Er versuchte herauszufinden, was darin war, als sie liefen. Oh, das ist ein Stück köstlicher Erdbeerkuchen, den meine Mama gebacken hat. Ich fragte sie, ob ich den zu meiner Großmutter bringen dürfte und sie sagte ja. Und als ich auf dem Weg war, habe ich dich getroffen. Ergo war begeistert. Das war doch genau das Futter, das er seinen Brüdern versprochen hatte. Ich fürchte, ich kann dir den Kuchen nicht geben. Der reicht nur für meine Großmutter. Aber wenn doch etwas übrig bleibt, dann essen wir es zusammen. Und ich werde es dir ganz bestimmt geben, wenn du ein braver Junge bist. Goldkäppchen streichelte Ergos Kopf und die beiden gingen weiter. In diesem Moment hörte Ergo in seinem Kopf die Stimme seines Bruders. Hey Ergo, kommst du schon wieder ohne Abendessen nach Hause? Hä? Ich hoffe, du bekommst einen Kuchen in deinen Träumen. Was tue ich nur? Ich sollte ein böser Wolf sein, kein Haustier. Dieses Kind sollte mich nicht mögen. Ich muss furchterregend sein. Ergo beschwerte sich weiter, aber Goldkäppchen verstand das nicht. Er sprang und heulte herum, was sie total verwirrte. Was tust du? Ich werde dir von dem Kuchen gar nichts abgeben. Wenn du dich so aufführst, du musst dich wie ein braver Junge benehmen. Ergo beruhigte sich, aber er war immer noch sauer auf sich selbst. Er hatte seinen Bruder versprochen, ihm einen Kuchen zum Abendessen zu besorgen und das war seine Chance. So geht das nicht. Ich muss etwas tun. Ich bin kein Hund, ich bin ein Wolf. Ein Wolf! Oh, kleines Hündchen, du bist so ein süßes Kuscheltier. Süß? Ich? Oh nein! Ja, da laufe ich gleich rot an. Warte mal einen Moment, was tue ich hier? Konzentriere dich, Ergo. Konzentration! Und damit lief Ergo um Goldkäppchen herum und riss ihr geschwind den Korb aus den Händen. Oh, Hündchen, warte! Warte auf mich! Bridget lief Ergo nach, aber der sprang durch die dichten Büsche und über die breiten Baumwurzeln. Gib mir meinen Korb zurück! Bridget war nicht so schnell wie der Wolf und konnte nicht mithalten und stolperte über die Wurzeln eines Baumes. Au! Die arme Bridget hatte sich das Knie verletzt und konnte nicht aufstehen. Sie war verletzt und hilflos und fing an zu weinen. Auch Ergo konnte Bridgets Schrei bei seiner Flucht hören. Lauf, Ergo! Das ist deine Chance. Du kannst deinem Bruder das Gegenteil beweisen. Ha! Sie muss verletzt sein. Vielleicht sollte ich nachsehen. Aber nein, ich muss diesen Kuchen zu meinem Bruder bringen. Gut, fein. Ich glaube nicht, dass ich böse sein sollte. Ich muss zurückgehen. Ich mache mir Sorgen. Ergo rannte zurück zu Bridget. Sie saß auf dem Boden und weinte sehr. Ergo sah ihr verletztes Bein und fühlte sich extrem schuldig. Er stellte den Korb neben sie und setzte sich an ihrer Seite. Er war so aufgewühlt, dass er seine Tränen nicht zurückhalten konnte. Auch er weinte. Ich bin so ein böser Wolf. Ich habe dem armen Goldkäppchen wehgetan. Dabei war sie so nett. Als Bridget Ergo weinen sah, umarmte sie ihn sofort. Oh, kleines Hündchen, du weinst um mich. Mach dir keine Sorgen. Ich bin ein starkes Mädchen, alles ist gut. Ich weiß, dass du nur spielen wolltest. Du bist so nett. Ergo fühlte sich wegen seiner Taten schuldig und leckte Goldkäppchen an. Du kitzelst mich. Halt! Bridget und Ergo liefen zusammen weiter und erreichten bald das Haus der Großmutter. Oh, hallo, liebe Bridget. Ah, du bringst einen Wolf ins Haus? Nein, Großmutter. Ich habe dir Kuchen mitgebracht. Und dieses Hündchen ist mein neuer Freund. Die Großmutter war erschrocken, als sie sah, dass ihre Enkelin mit dem Wolf einfach so ins Haus ging. Komm her und setz dich, Hündchen. So saßen alle am Esstisch, aber Großmutter hatte immer große Angst, wenn sie den Wolf auch nur sah. Großmutter teilte den Kuchen auf, ein Stück für sich, eins für Goldkäppchen und... ein für den Wolf. Lecker, lecker. Großmutter, Goldkäppchen und Ergo fingen an zu essen. Hast du keine Angst vor dem Wolf? Vor dem Hündchen? Nein. Er hat so haarige Arme, damit er mich besser umarmen kann. Er hat eine große Nase. damit er im Wald besser die Beeren riechen kann. Und er hat große Zähne, damit er dich besser fressen kann. Mich fressen? Oh nein, Großmutter. Er isst nur Marmeladenbrote und liebt Kuchen. Er liebt nur süße Sachen. Was? Nur süße Sachen. Er isst nur Dessert. Wo hast du das denn her? Ich habe viel gelesen, Oma. Bridget aß weiter und auch ihr kleiner Wolf tat es ihr nach. Großmutter war ganz perplex. Nach einiger Zeit beschlossen beide, nun heimzugehen. Auf Wiedersehen, Bridget. Auf Wiedersehen, Wolf. Auf Wiedersehen, Großmutter. Verabschiede dich, Hündchen. Wir müssen los, bevor die Sonne untergeht. Mama erzählt mir, dass die Wölfe nachts herauskommen. Ergo dachte, wie schön der Tag gewesen war, weil er eine so gute Zeit mit Goldkäppchen hatte. Aber Ergo war auch traurig, da er kein Stück Kuchen bekommen hatte, um es seinem Bruder zu zeigen. Gut, Hündchen. Ich muss jetzt nach Hause. Tut mir leid, dass ich dich nicht mitnehmen kann. Meine Mama mag keine Haustiere. Aber wir sehen uns wieder, bestimmt. Oh, warte. Und so, Bridget holte ein großes Stück Erdbeerkuchen aus ihrem Korb. Hier, für dich. Genau wie ich es versprochen habe. Du warst ein braver Junge. Also habe ich dir ein Stück Erdbeerkuchen aufgehoben. Nimm das mit als dein Abendessen. Ich weiß, dass du es sehr magst. Goldkäppchen umarmte Ergo und kuschelte sich an ihn. Pass auf dich auf, kleines Hündchen. Tschüss. Ergo und Bridget trennten sich und gingen heim. Goldkäppchen kehrte nach Hause zurück und erzählte ihrer Mutter von ihrem Abenteuer, während die Mutter ihre Wunde pflegte. Ich bin mir sicher, dass es im Wald keine Hündchen gibt. Aber Mutter, es war ein Hündchen. Du glaubst mir einfach nicht. Ergo ging nach Hause, um seinen Bruder mit einem Stück Kuchen zu überraschen. Wie kann das sein? Ich war nur mir selbst treu. Ist nur. Ich hatte schon genug. Ergo war sehr froh, mit Goldkäppchen befreundet zu sein. Denn so lernte er, dass er nicht versuchen sollte, jemand zu sein, der er nicht ist. Er blieb freundlich und großzügig zu jedem Spaziergänger im Wald und wurde immer mit einem leckeren Happen belohnt.